Abschnitt 16 aus Die drei Musketiere, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 1 von Alexandre Dumas. Übersetzt von August Zoller. Worin der Herr Siegelbewahrer Segier mehrmals die Glocke suchte, um zu läuten, wie er dies auch sonst tat. Man kann sich unmöglich einen Begriff von dem Eindrucke machen, den diese paar Worte auf Ludwig den 13. machten. Er wurde abwechselnd blass und rot, und der Kardinal sah sogleich, dass er mit einem Schlage das verlorene Terrain wiedergewonnen hatte. »Herr von Buckingham in Paris«, rief der König. »Und was hat er hier gemacht?« »Ohne Zweifel mit den Hugenotten und den Spaniern, euren Feinden, konspiriert.« »Nein, bei Gott, nein! Gegen mein Glück mit Frau von Chevreuse, Frau von Longueville und den Conde konspiriert.« »Oh, welcher Gedanke, Sire! Die Königin ist zu klug, zu vernünftig und liebt Eure Majestät zu sehr.« »Das Weib ist schwach, mein Herr Kardinal«, sprach der König, »und was das zu sehr lieben betrifft, so habe ich meine Ansicht hierüber.« »Nichtsdestoweniger behaupte ich«, sagte der Kardinal, »dass der Herzog von Buckingham in rein politischen Zwecken nach Paris gekommen ist.« »Und ich bin überzeugt, dass er anderer Dinge wegen sich hier eingefunden hat, mein Herr Kardinal. Aber wenn die Königin schuldig ist, so mag sie zittern.« »Im Ganzen«, erwiderte der Kardinal, »obgleich mein Geist nur mit dem größten Widerstreben bei einem solchen Verrate verweilt, bringt mich doch Eure Majestät auf einen Gedanken. Frau von Lannoy, die ich auf den Befehl Eurer Majestät wiederholt befragt habe, sagt mir, Ihre Majestät habe in der vorhergehenden Nacht sehr lange gewacht, diesen Morgen viel geweint und den ganzen Tag geschrieben.« »So ist es«, sprach der König. »Gewiss an ihn, Kardinal, ich muss die Papiere der Königin haben.« »Aber wie diese nehmen, Sire? Es scheint mir, dass weder ich noch Euer Majestät einen solchen Auftrag vollziehen kann.« »Wie hat man sich bei der Marschallin d'Ancre benommen?« rief der König in höchstem Grade zornig. »Man hat zuerst ihre Schränke und dann sie selbst untersucht.« Die Marschallin d'Ancre war nur die Marschallin d'Ancre, eine florentinische Abenteurerin, Sire, und weiter nichts, während die erhabene Gemahlin Eurer Majestät, Anna von Österreich, Königin von Frankreich, das heißt eine der größten Fürstinnen der Welt ist. Sie ist darum nur umso mehr schuldig, mein Herr Herzog. Je mehr sie ihre hohe Stellung vergessen hat, desto tiefer ist sie hinabgestiegen. Ich bin überdies schon längst entschlossen, allen diesen kleinen politischen Intrigen und Liebesbändeln ein Ende zu machen. Sie hat auch einen gewissen Laporte bei sich, den ich für den Schließnagel von allem dem halte, sagte der Kardinal. »Ihr glaubt also wie ich, dass sie mich täuscht?« sprach der König. »Ich glaube und wiederhole Eurer Majestät, dass die Königin gegen die Macht ihres Königs konspiriert, aber ich habe keineswegs gesagt, gegen seine Ehre.« »Und ich sage euch, gegen beides. Ich sage euch, dass die Königin mich nicht liebt. Ich sage euch, dass sie einen anderen liebt. Ich sage euch, dass sie den Herzog von Buckingham liebt. Warum habt ihr ihn nicht während seines Aufenthalts in Paris verhaften lassen?« »Den Herzog verhaften? Den ersten Minister von Karl I. verhaften? Bedenkt doch, Sire, welches Aufsehen müsste dies machen, und wenn der Verdacht Eurer Majestät einigen Bestand bekommen hätte, woran ich immer noch zweifle, welch ein furchtbarer Lärmen, welch ein verzweiflungsvoller Skandal! Aber da er sich wie ein Vagabund, wie ein Dieb bloßstellte, musste man...« Ludwig der 13. hielt erschrocken über das, was er zu sagen im Begriff war, selbst inne, während Richelieu, seinen Hals ausstreckend, vergeblich das Wort erwartete, das auf seinen Lippen festhielt. »Man müsste?« »Nichts«, sagte der König, »aber ihr habt ihn doch während der ganzen Zeit, die er sich in Paris aufhielt, nicht aus dem Gesichte verloren?« »Nein, Sire.« »Wo wohnte er?« »In der Rue de la Harpe, Nr. 75.« »Wo ist dies?« »Neben dem Luxemburg.« »Und ihr seid überzeugt, dass die Königin und er sich nicht gesehen haben?« »Ich glaube, dass die Königin zu fest an ihren Pflichten hängt, Sire.« »Aber sie wechselten Briefe. An ihn hat die Königin den ganzen Tag geschrieben.« »Mein Herr Herzog, ich muss diese Briefe haben.« »Sire, wenn indessen.« »Mein Herr Herzog, ich will sie haben, um welchen Preis es auch sein mag.« »Ich erlaube mir indessen, Eurer Majestät zu bemerken, verratet ihr mich also auch, Herr Kardinal, dass ihr euch stets auf diese Art meinem Willen widersetzt? Seid ihr im Einverständnis mit dem Spanier und dem Engländer, mit Frau von Chevreuse und der Königin?« »Sire«, antwortete der Kardinal lächelnd, »ich glaubte mich vor einem solchen Verdachte geschützt.« »Mein Herr Kardinal, ihr habt mich verstanden. Ich will diese Briefe haben.« »Es dürfte nur ein Mittel geben.« »Welches?« »Man müsste den Herrn Siegelbewahrer Seguier damit beauftragen. Die Sache gehört ganz zu den Verpflichtungen seines Amtes.« »Man soll ihn sogleich holen lassen.« »Er muss bei mir sein, Sire. Ich habe ihn zu mir bestellt und als ich in den Louvre ging, Befehl gegeben, ihn warten zu lassen, wenn er sich einfinden würde.« »Man hole ihn sogleich herbei.« »Die Befehle Eurer Majestät sollen vollzogen werden, aber...« »Was aber?« »Aber die Königin wird sich vielleicht weigern zu gehorchen.« »Meinen Befehlen?« »Ja, wenn sie nicht weiß, dass diese Befehle von dem König herrühren.« »Gut. Damit sie nicht daran zweifelt, will ich sie selbst in Kenntnis setzen.« »Eure Majestät wird nicht vergessen, dass ich alles, was in meinen Kräften lag, getan habe, um einem Bruche zu begegnen.« »Ja, Herzog, ja, ich weiß, dass ihr vielleicht zu nachsichtig seid, und ich sage euch, dass wir später hierüber sprechen müssen.« »Wenn es Eurer Majestät belieben wird. Aber ich werde stets glücklich und stolz sein, Sire, mich dem guten Einvernehmen zu opfern, das nach meinen Wünschen beständig zwischen dem König und der Königin von Frankreich herrschen möge.« »Gut, Kardinal, gut. Aber lasst mir mittlerweile den Herrn Siegelbewahrer holen.« Und Ludwig der 13. öffnete die Verbindungstüre und ging in die Flur, welche von seinen Zimmern in die von Anna von Österreich führte. Die Königin befand sich inmitten ihrer Frauen. Um sie her saßen Frau von Sutton, Frau von Gablet, Frau von Montbazon und Frau von Soemene. In einem Winkel stand die spanische Kammerfrau, Donna Estefania, die ihr von Madrid gefolgt war. Frau von Soemene las vor und jedermann horchte aufmerksam auf die Vorleserin, mit Ausnahme der Königin, welche im Gegenteil diese Lektüre befohlen hatte, um, während sie sich stellte, als hörte sie, dem Faden ihrer eigenen Gedanken folgen zu können. Diese Gedanken, so sehr sie auch durch einen letzten Widerschein der Liebe vergoldet wurden, waren darum doch nicht minder trauriger Natur. Des Vertrauens ihres Gatten beraubt, verfolgt von dem Hasse des Kardinals, der ihr nicht vergeben konnte, dass sie ein zärtlicheres Gefühl zurückgewiesen, das Beispiel der Königin Mutter vor Augen, welche von diesem Hasse ihr ganzes Leben hindurch gequält wurde, obgleich Maria von Medicis, wenn man den Memoiren jener Zeit glauben darf, anfangs dem Kardinal dieses Gefühl zugestand, das Anna von Österreich beständig zurückwies, hatte diese ihre ergebensten Diener, ihre innigsten Vertrauten, ihre liebsten Günstlinge fallen sehen. Sie brachte Unglück allem dem, was sie berührte. Ihre Freundschaft war ein unseliges Zeichen, das die Verfolgung hervorrief. Frau von Chevreux und Frau von Vernel waren verbannt. Laporte verbarg seiner Gebieterin nicht, dass er jeden Augenblick einer Verhaftung entgegensah. Während sie aber in ihre düsteren Gedanken vertieft war, öffnete sich die Türe und der König trat ein. Die Vorleserin schwieg sogleich. Alle Damen standen auf und es herrschte allgemeines Stillschweigen. Der König enthielt sich aller Höflichkeitsbezeugungen, blieb vor der Königin stehen und sagte mit bebender Stimme: »Madame, ihr erhaltet einen Besuch von dem Herrn Kanzler, der euch gewisse Angelegenheiten mitteilen wird, mit denen ich ihn beauftragt habe.« Die unglückliche Königin, welche man beständig mit Ehescheidung, Verbannung und sogar mit einem Urteil bedrohte, erbleichte unter der Schminke und konnte nicht umhin zu erwidern: »Aber warum dieser Besuch, Sire? Was wird mir der Herr Kanzler sagen, das mir Eure Majestät nicht selbst sagen könnte?« Der König wandte sich auf den Fersen um, ohne eine Antwort zu geben, und beinahe in demselben Augenblick kündigte der Kapitän der Garden, Herr von Souton, den Besuch des Herrn Kanzlers an. Als der Kanzler erschien, war der König bereits durch eine andere Türe abgegangen. Der Kanzler trat halb lächelnd, halb errötend ein, wie wir ihn im Verlaufe dieser Geschichte wiederfinden werden. Es kann nicht schaden, wenn unsere Leser sogleich Bekanntschaft mit ihm machen. Dieser Kanzler war ein drolliger Mensch. Des Roches-le-Maslet, Kanonikus bei Notre-Dame, früherer Kammerdiener des Kardinals, schlug ihn seiner Eminenz als einen ergebenen, zuverlässigen Mann vor. Der Kardinal vertraute hierauf und befand sich gut dabei. Man erzählte sich gewisse Geschichten von ihm, unter anderem folgende. Nach einer stürmischen Jugend hatte er sich in ein Kloster zurückgezogen, um wenigstens eine Zeit lang die Torheiten seiner Jugend zu büßen. Aber bei seinem Eintritt konnte der arme, reumütige nicht so schnell die Türe schließen, dass die Leidenschaften, welche er floh, nicht mit ihm eingezogen wären. Er war ohne Unterlass von ihnen belagert, und der Superior, dem er diese Ungnade anvertraut hatte, empfahl ihm, da er ihn von diesen Anfällen schützen wollte, um den versuchenden Teufel zu beschwören, zu der Glocke seine Zuflucht zu nehmen, mit aller Gewalt zu läuten. Durch den verkündigenden Lärmen würden die Mönche benachrichtigt werden, dass die Versuchung einen Bruder belagerte, und die ganze Gemeinde würde Gebete für sein Heil verrichten. Der Rat schien dem zukünftigen Kanzler gut. Er beschwor den bösen Geist mit starker Unterstützung der Gebete, welche die Mönche verrichteten. Aber der Teufel lässt sich nicht so leicht aus einem Orte vertreiben, wo er seine Garnison eingelegt hat. In demselben Maße, in dem man die Exorzismen verdoppelte, verdoppelte er seine Versuchungen, so dass die Glocke Tag und Nacht das große Verlangen des Reumütigen nach Abtötung des Fleisches kundgebend ertönte. Die Mönche hatten Tag und Nacht keine Ruhe mehr. Sie mussten den ganzen Tag die Treppen auf- und abspringen, welche zu der Kapelle führten. In der Nacht waren sie außer den Kompleten und Frühmetten noch genötigt, sich 20-mal aus ihren Betten zu erheben und auf den Boden ihrer Zellen niederzustürzen. Man weiß nicht, ob der Teufel nachließ oder ob die Mönche müde wurden. Es ist nur gewiss, dass der Reumütige nach Verlauf von 3 Monaten mit dem Rufe des furchtbarsten Besessenen, der je gelebt, wieder in der Welt erschien. Als er das Kloster verließ, trat er in die Magistratur, wurde Parlamentspräsident an der Stelle seines Oheims, schlug sich auf die Partei des Kardinals, was nicht wenig Scharfsinn verriet, erhielt seine Ernennung als Kanzler, diente seiner Eminenz mit dem größten Eifer in seinem Hasse gegen die Königin Mutter und in seiner Rache gegen Anna von Österreich, stachelte die Richter in der Angelegenheit von Chalais auf, unterstützte die Versuche von Herrn von Laffemas, dem Großwildmeister von Frankreich, und erhielt endlich in das volle, so wohl erworbene Vertrauen des Kardinals eingesetzt, den seltsamen Auftrag, zu dessen Vollstreckung er sich bei der Königin einfand. Die Königin stand noch bei seinem Eintritte, aber sobald sie ihn gewahr wurde, setzte sie sich nieder in ihr Fauteuil und gab ihren Frauen ein Zeichen, auf ihre Kissen und Tabourets niederzusitzen. Mit einem im höchsten Maße stolzen Tone fragte Anna von Österreich: Was wollt ihr, mein Herr? Und in welcher Absicht erscheint ihr hier? Um hier, im Namen des Königs, Madame, und in aller Ehrfurcht, die ich Eurer Majestät schuldig bin, eine genaue Durchsuchung eurer Papiere anzustellen. Wie, mein Herr, eine Durchsuchung meiner Papiere? Mir dies, das ist eine unwürdige Handlungsweise. Wollt mir vergeben, Madame, aber unter diesen Umständen bin ich nur das Werkzeug, dessen sich der König bedient. Ist seine Majestät nicht soeben von hier weggegangen? Hat er euch nicht selbst aufgefordert, dieses Besuches gewärtigt zu sein? Sucht also, mein Herr. Ich bin, wie es scheint, eine Verbrecherin. Estefania, gebt ihm die Schlüssel zu meinen Tischen und meinen Sekretären. Der Kanzler suchte der Form wegen in diesen Möbels, aber er wusste wohl, dass die Königin den Brief, welche sie am Tage geschrieben, nicht in einem derselben verschließen würde. Nachdem der Kanzler 20-mal die Schubladen des Sekretärs geöffnet und wieder verschlossen hatte, musste er, mit seinem Auftrage zu Ende kommen, das heißt, die Königin selbst durchsuchen. Der Kanzler rückte gegen Anna von Österreich vor und sagte mit äußerst verlegenem Tone und verwirrter Miene, »Nun habe ich noch die Hauptdurchsuchung vorzunehmen.« »Welche?« fragte die Königin, die nicht begriff oder vielmehr nicht begreifen wollte. »Seine Majestät weiß gewiss, dass heute ein Brief von euch geschrieben worden und dass derselbe noch nicht an seine Adresse abgegangen ist. Dieser Brief findet sich weder in eurem Tische noch in eurem Sekretär. Und doch ist er irgendwo. Solltet ihr es wagen, Hand an eure Königin zu legen«, rief Anna von Österreich sich hoch aufrichtend und einen Blick auf den Kanzler heftend, dessen Ausdruck beinahe drohend wurde. »Ich bin ein getreuer Untertan des Königs, Madame, und alles, was seine Majestät mir befiehlt, werde ich tun.« »Wohl, das ist wahr«, sprach Anna von Österreich, »und der Herr Kardinal ist von seinen Spionen gut bedient worden. Ich habe heute einen Brief geschrieben, und dieser ist noch nicht abgegangen. Hier ist der Brief.« Und die Königin legte hierbei ihre schöne Hand an den Leib. »Dann gebt mir diesen Brief, Madame«, sprach der Kanzler. »Ich werde ihn nur dem König geben, mein Herr«, sagte Anna. »Wäre es des Königs Willen gewesen, den Brief sich selbst zustellen zu lassen, so würde er ihn von euch gefordert haben. Aber ich wiederhole euch, er hat mich beauftragt, ihn zu fordern, und wenn ihr mir denselben nicht geben solltet, nun, so bin ich ebenfalls beauftragt, ihn zu nehmen.« »Wie? Was wollt ihr damit sagen?« »Dass meine Befehle weit gehen, Madame, und dass ich bevollmächtigt bin, das verdächtige Papier sogar an der Person eurer Majestät zu suchen.« »Wie abscheulich!« rief die Königin. »Wollt euch also etwas leichter ergeben, Madame?« »Dieses Benehmen ist eine schändliche Gewalttat. Wisst ihr das, mein Herr?« »Der König befiehlt, Madame, entschuldigt.« »Ich werde es nicht dulden. Nein, nein, eher sterben«, rief die Königin, bei der sich das kaiserliche Blut der Spanierin und der Österreicherin empörte. Der Kanzler machte eine tiefe Verbeugung, mit der klaren Absicht, nicht einen Zoll von der Erfüllung des Auftrags, den er übernommen, zurückzuweichen, und, wie es etwa ein Henkersknecht in der Folterkammer hätte tun mögen, näherte er sich Anna von Österreich, aus deren Augen man in diesem Momente Tränen der Wut hervorstürzen sah. Die Königin war, wie gesagt, eine große Schönheit. Der Auftrag konnte als äußerst delikat angesehen werden, aber der König war durch die Gewalt seiner Eifersucht gegen Buckingham dazu gelangt, dass er gegen niemand mehr Eifersucht fühlte. Ohne Zweifel suchte der Kanzler Seguier in dieser Minute mit seinen Augen den Strang der berüchtigten Glocke. Da er ihn aber nicht fand, so fasste er seinen Entschluss und streckte die Hand nach dem Orte aus, wo das Papier nach der Königin Geständnis verwahrt war. Anna von Österreich wurde so bleich, dass man hätte glauben sollen, sie würde sterben. Einen Schritt rückwärts machend, stützte sie sich, um nicht zu fallen, mit der linken Hand auf einen Tisch, der hinter ihr stand, und zog mit der rechten ein Papier aus ihrem Busen hervor und reichte es dem Siegelbewahrer. »Nehmt! Hier ist der Brief«, rief die Königin mit zitternder Stimme. »Nehmt und befreit mich von eurer gehässigen Gegenwart!« Der Kanzler, der ebenfalls von einer leicht begreiflichen Aufregung zitterte, nahm den Brief, verbeugte sich bis zur Erde und trat ab. Kaum war die Türe hinter ihm geschlossen, als die Königin halb ohnmächtig in die Arme ihrer Frauen sank. Der Kanzler trug den Brief zum König, ohne ein einziges Wort zu lesen. Der König ergriff ihn mit zitternder Hand, suchte die Adresse, welche fehlte, wurde sehr bleich, öffnete ihn langsam und las den Inhalt sehr rasch, als er bei den ersten Worten bemerkte, dass er an den König von Spanien gerichtet war. Es war ein förmlicher Angriffsplan gegen den Kardinal. Die Königin forderte ihren Bruder und den Kaiser von Österreich auf, sich zu stellen, als würden sie, verwundet durch die Politik Richelieus, der sich unablässig mit der Erniedrigung des Hauses Österreich beschäftigte, Frankreich den Krieg erklären und sodann als Friedensbedingung die Entfernung des Kardinals fordern. Aber von Liebe war nicht mit einem Worte in diesem Briefe die Rede. Ganz freudig hierüber erkundigte sich der König, ob der Kardinal noch im Louvre wäre. Man sagte ihm, seine Eminenz erwartete im Arbeitskabinett die Befehle seiner Majestät. Der König begab sich sogleich zu ihm. »Hört, Herzog«, sprach er, »ihr hattet Recht, und ich hatte Unrecht. Die ganze Intrige ist politischer Natur, und die Liebe wird in diesem Briefe nicht mit einer Silbe berührt. Dagegen ist sehr viel von euch die Rede.« Der Kardinal nahm den Brief und las ihn mit der größten Aufmerksamkeit. Nachdem er damit zu Ende war, las er ihn noch einmal. »Gut, Eure Majestät«, sagte er, »ihr seht, wohin meine Feinde zielen. Man bedroht euch mit zwei Kriegen, wenn ihr mich nicht entfernt. An eurer Stelle, Sire, würde ich in der Tat bei so mächtigem Andringen nachgeben, und ich würde mich wahrhaft glücklich fühlen, mich von den Geschäften zurückziehen zu dürfen.« »Was sagt ihr, der Herzog?« »Ich sage, Sire, dass meine Gesundheit in diesen Kämpfen zugrunde geht. Ich sage, dass ich aller Wahrscheinlichkeit nach die Strapazen der Belagerung von La Rochelle nicht aushalten kann, und dass ihr besser Herrn von Conde oder Herrn von Bassompierre oder irgendeinen tapferen Mann, der seinem Stande nach zum Kriegsführen bestimmt ist, hierzu ernennen würdet, und nicht mich, der ich ein Mann der Kirche bin, nicht mich, den man beständig von seinem Berufe abwendet, um mich zu Dingen zu gebrauchen, für welche ich keine Geschicklichkeit besitze. Ihr werdet glücklicher im Inneren und, ich zweifle nicht daran, auch größer im Äußeren sein.« »Mein Herr Herzog«, sprach der König, »ich begreife, seid nur ruhig. Alle diejenigen, welche in diesem Briefe genannt sind, und die Königin selbst, sollen bestraft werden, wie sie es verdienen.« »Was sagt ihr, Sire? Gott behüte mich, dass die Königin meinetwegen die geringste Unannehmlichkeit erfahre. Sie hat mich immer für ihren Feind gehalten, Sire, obgleich Eure Majestät bezeugen kann, dass ich stets ihre Partie sogar gegen euch genommen habe. Oh, wenn sie Eure Majestät in Beziehung auf die Ehre verraten würde, dann wäre es etwas anderes, und ich wäre der Erste, der sagen müsste, keine Gnade für die Schuldige. Zum Glück ist dem nicht so, und Eure Majestät hat einen neuen Beweis hierfür erlangt.« »Das ist wahr, Herr Kardinal«, erwiderte der König, »und ihr habt recht, wie immer. Aber die Königin verdient darum nicht minder meinen ganzen Zorn.« »Ihr habt den Ihrigen auf euch gezogen, Sire, und wenn sie Eurer Majestät ernstlich grollen würde, so könnte ich es wohl begreifen.« »So werde ich stets meine Feinde und die Eurigen behandeln, Herzog, so hoch sie gestellt sein mögen, und welche Gefahr ich auch bei strengster Behandlung derselben laufen würde.« Die Königin ist meine Feindin, aber nicht die eurige, Sire. Sie ist im Gegenteil eine gehorsame und tadellose Gattin. Lasst mich also für sie in das Mittel treten. Sie demütige sich und komme mir zuerst entgegen. Im Gegenteil, Sire, gebt ihr das Beispiel. Ihr habt zuerst Unrecht gehabt, denn in euch ist der Verdacht gegen die Königin entstanden. Ich den ersten Schritt tun, sagte der König. Nie. Sire, ich flehe euch an. Übrigens, wie sollte ich ihr zuerst entgegenkommen? Indem ihr irgendeine Sache tun würdet, von der ihr wüsstet, dass sie ihr angenehm wäre. Was? Gebt einen Ball. Ihr wisst, wie gerne die Königin tanzt. Ich stehe dafür, dass ihr Groll bei einer solchen Aufmerksamkeit nicht standhalten wird. Mein Herr Kardinal, es ist euch bekannt, dass ich die weltlichen Freuden nicht liebe. Die Königin wird euch umso dankbarer sein, als sie eure Antipathie gegen dieses Vergnügen kennt. Überdies wird es für sie eine Gelegenheit bieten, die schönen Diamantennestelstifte zu tragen, die ihr derselben an ihrem Namenstage geschenkt habt, ohne dass sie sich bis jetzt damit schmücken konnte. »Wir werden sehen, Herr Kardinal, wir werden sehen«, sagte der König, der in seiner Freude die Königin eines Verbrechens, um das er sich nicht kümmerte, schuldig und in Beziehung auf einen Fehler, den er so sehr fürchtete, unschuldig zu finden, ganz geneigt war, sich mit ihr auszusöhnen. »Wir werden sehen, aber bei meiner Ehre, ihr seid so nachsichtig.« »Sire«, sprach der Kardinal, »überlasst die Strenge euren Ministern. Die Nachsicht ist eine königliche Tugend. Wendet dieselbe an, und ihr werdet euch überzeugen, dass ihr euch gut dabei befindet.« Als der Kardinal hienach die Pendeluhr 11 Uhr schlagen hörte, machte er eine tiefe Verbeugung, bat den König, sich beurlauben zu dürfen, und forderte ihn, ehe er sich entfernte, noch einmal auf, sich mit der Königin zu versöhnen. Anna von Österreich, welche infolge davon, dass man ihr den Brief abgenommen hatte, Vorwürfe erwartete, war sehr erstaunt, als sie den König am anderen Tage Annäherungsversuche bei ihr machen sah. Ihre erste Bewegung war zurückweisend. Der Stolz der Frau und die Würde der Königin waren so grausam verletzt worden, dass sie sich nicht sogleich von diesem Schlage erholen konnte. Aber durch die Frauen ihrer Umgebung besiegt, nahm sie die Miene an, als wollte sie allmählich vergessen. Der König benützte den ersten Moment eines Entgegenkommens, um ihr beständig zu sagen, ihr gedenke ein Fest zu geben. Ein Fest war etwas so Seltenes für die arme Anna von Österreich, dass bei dieser Ankündigung, wie es der Kardinal vorhergesehen hatte, die letzte Spur ihres Grolles, wenn nicht in ihrem Herzen, doch wenigstens auf ihrem Gesichte verschwand. Sie fragte, an welchem Tage dieses Fest statthaben sollte, aber der König antwortete, er müsse sich über diesen Punkt mit dem Kardinal verständigen. Der König fragte den Kardinal wirklich jeden Tag, wann das Fest gegeben werden würde, und jeden Tag verschob es der Kardinal unter irgendeinem Vorwande, sich bestimmt hierüber auszusprechen. Am 8. Tage, nach der von uns mitgeteilten Szene, bekam der Kardinal einen Brief mit dem Stempel von London, der nur folgende Zeilen enthielt. »Ich habe sie, aber ich kann London nicht verlassen, weil es mir an Geld fehlt. Schickt mir 500 Pistolen und 4 bis 5 Tage nach Empfang derselben bin ich in Paris.« An demselben Tage, an welchem der Kardinal diesen Brief empfangen hatte, richtete der König seine gewöhnliche Frage an ihn. Richelieu zählte an den Fingern und sagte ganz leise zu sich selbst, »Sie wird, schreibt sie, 4 bis 5 Tage nach Empfang des Geldes ankommen. Das Geld braucht 4 bis 5 Tage, um dort anzukommen. Sie braucht 4 bis 5 Tage, um hierher zu kommen. Das macht 10 Tage. Nun rechnen wir noch konträre Winde, etwaige Unfälle, Weiberschwäche dazu, und setzen wir 12 Tage.« »Nun, Herr Herzog«, sprach der König, »habt ihr eure Rechnung gemacht?« »Ja, Sire, heute ist der 20. September. Die Schöppen der Stadt geben am 3. Oktober ein Fest. Das trifft vortrefflich zusammen. Dann habt ihr nicht das Aussehen, als wolltet ihr euch um die Begütigung der Königin bemühen. Doch, fügte der Kardinal bei, vergesst nicht, Sire, am Vorabend des Festes, Ihrer Majestät zu sagen, dass ihr zu sehen wünscht, wie ihr die Diamantennestelstifte stehen. Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Jacidessa Roslau im Oktober 2025. Ende von Die drei Musketiere, Band 1 von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller.